Netanyahu, Colonel Ofer Winter, becoming increasingly limited to the right wing, and more people, including liberals, listening to the message that's emanating from this room. That is also encouraging, but it also makes it imperative to challenge those remaining liberals, like Volker Beck, in political confrontation and to highlight their hypocrisy. Also, ich sehe da, dass die Unterstützung des Israel Netanyahus und Oberst Winters außerhalb des rechten Flügels ständig abnimmt. Aber deswegen wird es immer umso wichtiger, dass wir solche sozialdemokratisch ausgerichteten Menschen wie Volker Beck und Co. Mit ihrer Heuchelei konfrontieren, die ihre Unterstützung für Israel darstellt, und das offenlegen. We need to explain why it's no more impossible that you can't be a liberal Zionist any more than you can be a promiscuous virgin. Wir müssen erklären, dass es nicht möglich ist, genauso wenig möglich ist, ein freiheitlicher Zionist zu sein wie eine promiskuitive Jungfrau. Jetzt, nachdem du vor dem Russell-Tribunal ausgesagt hast, wie auch andere Zeugen, was erhoffst du dir dadurch? Welche Maßnahmen werden dadurch eingeleitet? The Russell Tribunal is a people's tribunal that did feature some of the leading experts in international law on the jury. And besides me, people like David Sheen, the Israeli journalist, and the former Israeli combat soldier Irvan Efrati, and the Palestinian journalist Mohammed Omar, presenting essential testimony. Also, das Russell-Tribunal ist ja ein Volkstribunal gewesen. Und da haben neben führende Experten auf dem Gebiet des Völkerrechts auch Leute wie ich und der israelische Journalist David Sheen und der frühere israelische Frontkämpfer Ran Efrati und der palästinensische Journalist Mohammed Omer. Ich bin nicht so gut mit Namen. Mohammed Omer haben da als Zeugen ausgesagt und wichtige Informationen gebracht. But we shouldn't have to have the Russell Tribunal. We should be able to place Israeli officials who are involved in atrocities, both in the military and political realm, on trial before the ICC. Aber das Russell-Tribunal sollte eigentlich überflüssig sein. Wir sollten die Möglichkeit haben, die israelischen Politiker und Militärs, die an Kriegsverbrechen beteiligt sind, vor dem Internationalen Strafgerichtshof stellen können. Unfortunately, the ICC has become the ACC, the African Criminal Court. Only African dictators can be put on trial because they are politically weak and have no lobby to defend them. Leider hat sich das Internationale Strafgerichtshof in das Afrikanische Strafgerichtshof verwandelt. Es werden nur afrikanische Diktatoren vor dem Internationalen Strafgerichtshof gestellt, denn sie sind politisch schwach und haben keine Lobby, die sie unterstützt und schützt. Amerika hat noch nicht unterschrieben. Also, ja, das, just in response to what you said before I get back here, I mean, more Americans have been killed in drone strikes authorized by Barack Obama than have died by Ebola. um da nur auf sie einzugehen, es sind mehr amerikanische Staatsbürger durch Drohnenangriffe getötet worden, als an der Ebola gestorben sind. So both the US and Israel seek to not only avoid international law, but to destroy it completely to carry out their imperial and colonial imperatives. Sowohl die USA als auch Israel versuchen nicht nur die Möglichkeit der internationalen Gerichtsbarkeit auszuweichen, sondern sie wollen auch das internationale Recht unterhöhlen und zerstören, damit sie ihre imperialistischen Ziele unbehindert verfolgen können. And it was thanks to American and Israeli pressure that Mahmoud Abbas, the president of the Palestinian Authority, violated the decision by the PLO, all of its leadership, and Hamas to apply to the International Criminal Court and start to hold Israel responsible. Es war aufgrund des Drucks aus Israel und aus den USA, dass Mahmoud Abbas, der Leiter der palästinensischen Behörde, trotz des Beschlusses der PLO, aller ihrer Führer, nicht den Internationalen Strafgerichtshof angerufen hat, um die Kriegsverbrechen der Israelis zu verfolgen. So interestingly, in this case, it was actually the Palestinian president who obstructed going to the internet, obstructed bringing Israeli officials before the International Criminal Court, holding Israel responsible for an attack that he himself called genocidal, which suggests that he is not actually the real president. He is just a subcontractor for the occupation. Es war also der palästinensische Präsident selber, der verhindert hat, dass israelische Kriegsverbrechen vor den Internationalen Strafgerichtshof gebracht wurden. Taten, die er selber als völkermörderisch bezeichnet hat. Was uns ja vielleicht zum Schluss führt, dass er ja gar nicht der wirkliche Präsident ist, sondern nur ein Subunternehmer für die Besatzung. Nächste Frage bitte. Ich habe Berlin eigentlich nicht in dieser starken Rolle gesehen, wie Sie sie dargestellt haben. Ich glaube, für uns Europäer liegt der Schlüssel mehr in den USA. Wenn man sieht, dass Obama immer protestiert gegen neue Siedlungen und er von Netanyahu nur ausgelacht wird, dann fragt man sich natürlich, was für einen Einfluss hat Obama und was für einen Einfluss hat das amerikanische Judentum in diesem Zusammenhang. Was sind die Motive der amerikanischen Juden? Ich meine, Sie haben ja schon dargestellt, dass die Positionen sehr gesplittet sind, dass es keine einheitliche Position gibt, aber offensichtlich überwiegen doch die Falken. Because of the translation, the need for translation, I'll have to sum up my response, which I'd like to give in 1 or 2 hours. More briefly. Weil ja auch gedolmetscht werden muss ich mich bei meiner Antwort Kurzfassung fassen. Ich möchte ja eigentlich 1 oder 2 Stunden darauf verwenden. But as you said, Obama seems powerless, and because his middle name is Hussein, because he's the first black president, because he has Muslim family members and African heritage, he has overcompensated to the Israel lobby and become the most pro-Israel president in history. Weil Obama den zweiten Vornamen Hussein hat, weil in seiner Familie es auch Muslime gibt und weil er der erste schwarze Präsident der USA ist, hat er gegenüber Israel überkompensiert und ist zum israelfreundlichsten Präsident der USA in der Geschichte geworden. Recently, Barack Obama decided to take measures against Netanyahu after letting him get away with everything, and these measures consisted of summoning the most influential Jewish journalist in the U.S., a former Israeli prison guard named Jeffrey Goldberg, to the White House. Neulich hat Barack Obama beschlossen, etwas gegen Netanyahu zu unternehmen, nachdem er ihn bisher dann alles hat durchgehen lassen. Und diese Maßnahme bestand daran, dass er den einflussreichsten Journalisten in den USA, einen ehemaligen Gefängniswärter, ins Weiße Haus eingestellt hat. Jeffrey Goldberg. Ja, der Journalist Jeffrey Goldberg. He's, you know, Obama's water carrier. And they furnished a quote from an unnamed senior official to Goldberg to carry to Netanyahu in an article. In the quote, the senior official called Netanyahu chicken shit. Und sie haben dann eben ein Zitat geliefert von einem nicht genannt werden wollenden führenden Beamten der Regierung Obama geliefert, den er in einem Zeitungsbeitrag dann an Netanyahu weiterleiten sollte. Und in diesem Zitat hat dieser hohe Beamte Netanyahu wirklich Hühnerscheiße genannt, also ein so So after Netanyahu attempted to unseat Obama by having his chief donor, Sheldon Adelson, fund the campaign of Mitt Romney and fund the Republicans in Congress, after Netanyahu personally called the Obama administration un-American, after thousands of new settlements and thousands of Palestinian deaths, this was Obama's counterattack? Who's the chicken shit? Also, nachdem der Hauptfinanzier von Netanyahu seinen Hauptfinanzier dazu gebracht hat, die Präsidentschaftskampagne von Romney zu finanzieren und viele Wahlkampagnen der Republikanischen Partei und nachdem Tausende von neuen Siedlern einquartiert wurden und Tausende von Palästinensern getötet wurden, war die Reaktion der Regierung Obama also so einen billigen Spruch abzusondern. Wer ist also hier das zweite Arschloch? And so I mentioned Sheldon Adelson as the largest Republican donor, but the largest individual Democratic donor is also a pro-Israel donor named Haim Saban, who is an Israeli-American billionaire, who funded the construction of the Democratic National Committee headquarters. Ja, ich habe den Saban erwähnt, der größte Spender für die Republikaner ist, aber der größte Spender für die Demokratische Partei ist ja auch ein Unterstützer der Zionisten, der den Bau der Zentrale des Parteivorstandes der Demokratischen Partei finanziert hat. And he's not someone who is representative of Jewish life in the U.S., I would say. Und das ist nicht jemand, der für die Juden in den USA typisch ist, würde ich sagen. He's someone who lives in a gated community in Beverly Hills with his Gentile wife and has installed leather ceilings in his mansion. Das ist jemand, der in einer dieser abgeschlossenen reichen Siedlungen lebt in Beverly Hills, Kalifornien, mit seiner nicht-jüdischen Frau und in seiner großen Villa sogar lederbezogene Decken eingebaut hat. By the way, I'm all for dating and marrying Gentile women. I have nothing against that, but my point is that these figures represent a plutocracy, a 1% of the 1%, which controls American politics almost entirely. Also ich habe übrigens nichts dagegen, dass jüdische Männer sich mit jüdischen, nicht-jüdischen Frauen einlassen und sie heiraten. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass diese Leute ganz untypisch sind. Sie gehören zur Plutokratie, also die 1% des 1%, den die amerikanische Gesellschaft beherrscht. So two final points on this really central issue. There is growing Jewish criticism of Israel. The fastest growing group in the Jewish community is Jewish Voice for Peace, which supports the boycott, supports BDS. However, that shattering of consensus doesn't play out at the top because the 1% is uniformly pro-Israel. In der jüdischen Gemeinschaft gibt es ja eine wachsende Kritik an Israel, die in der jüdischen Gemeinschaft in den USA am stärksten wachsende Gruppe ist die jüdische Stimme für den Frieden, die übrigens auch BDS unterstützt. Aber dieser wachsende Widerspruch spiegelt sich nicht oben an der Spitze dar, weil die Leute, die Führungskräfte ganz an der Spitze ganz einheitlich pro-israelisch und pro-zionistisch sind. Finally, on this point, JSIL, the Jewish state in Israel and the Levant, is also an idea. And that's how it is, why it appeals to American Jews who are mostly secular, who need a pillar to provide them with an identity in place of religion. Without JSIL, the Jewish state, without that pillar, we are just affluent white people in America. And that's a terrifying prospect. Israel, also mit dem amtlichen Namen, der jüdische Staat in Israel und der Levante ist ja nicht bloß ein Staat, sondern auch ein Konzept, eine Idee. Und damit ist sie so wichtig für diese amerikanischen Juden, denn die meisten von ihnen sind säkular. Und ohne diese Säule, eine Identität als Ersatz für ihre Religion, hätten sie keine identitätsstiftende Idee, sie werden einfach weitere reiche weiße Amerikaner. Und das ist für sie ein erschreckender Gedanke. So these old plutocratic men have spent their whole lives accumulating wealth and have no meaning, like Scrooge McDuck. And at the end of their lives, they want meaning, and so they dump money into the idea of Israel, fund projects like the Simon Wiesenthal Center, which just denounced me as an anti-Semite. Gratuliere! Diese alten Plutokraten haben ihr ganzes Leben damit zugebracht, viel Geld zu kassieren, haben aber keine sinnstiftende Idee mehr und sie suchen nach einer Sinnstiftung. Und jetzt am Ende ihres Lebens und deswegen spenden sie dann sehr viel Geld für Israel und für Siedlungen und auch für solche Gruppen wie das Simon Wiesenthal Zentrum, das mich eben als Antisemiten zu Antisemiten ernannt hat. Let's take two questions at once. Zuerst noch zwei organisatorische Dinge. Es geht gerade die Spendenbüchse rum und das ist einfach, um diese Veranstaltung finanzieren zu können. Deshalb bitten wir um Spenden. Das Zweite, wir haben, glaube ich, nicht mit dem Max Blumenthal ausgemacht, wann die Veranstaltung endet. Weil wir möchten eigentlich um 21 Uhr Schluss machen. Deshalb wäre jetzt die Schlussrunde mit den Fragen. Jetzt haben sich in der letzten Zeit mehrere gemeldet. Es sind jetzt mindestens 5, die noch Fragen stellen möchten. Können wir die nehmen? Also Sie waren schon dran, vielleicht immer noch die da. Das sehen wir doch. Ihr bleibt noch da, wenn Sie danach noch Fragen haben, oder? Ihr seid auch bereit, ein bisschen über die Zeit zu weiterzumachen. Ja, und gerne den Geld. Wir haben noch einen zweiten Teil von Ihrer Frage, nämlich ist es wichtig, dass Berlin auch eine vernünftige Nahostpolitik macht, oder ist es nur, kommt es nur auf die USA an? Let's get some other questions. I did the best I could with what I heard translated. I'll work it into my response. But please. My name is Josephine Parken, and earlier you mentioned the rebuilding of the Gaza Strip, and I wondered whether you see an alternative to the Western model of rebuilding it, or what would be the alternative? So to first, I would like to thank you for your clear analysis, and it's really striking for me, even if it didn't change any opinion of mine. But and then I want to congratulate you for your Facebook page, because it doesn't tell at all that you're that much political. Follow me on Twitter and you'll see a different side. Okay. I have only one problem, because in Stuttgart there's quite a lot of activity and organized events from the community, Israel community, and there's an event, for example, on the 12th now in the Rathaus? Yeah. It is a professor who's teaching in Wien and Tel Aviv, Steffen Kriegert is his name. And he is a Zionist, and he's brainwashing everybody about anti-Semitism and how bad it is. But always, when I come to such events, I find myself pretty alone. And I would ask everybody here to join this event so that we can knock him down. Thank you. In the metaphorical sense. My name is Susan Goodwine. I would like to ask you something, because you have been so often to Israel. Israel has got also a new wave of Jewish people from Russia and from the Eastern European socialist countries and from Yugoslavia. I would like to know, how do they behave in Israel today? The last two words also. There are two more questions. Sie haben von der BDS-Bewegung gesprochen Und ich muss sagen, ich beschäftige mich mit diesen Themen hier schon sehr lange, aber ich habe von dieser Bewegung noch nie was gehört. Wie kann man diese Bewegung unterstützen? Und hätte das eventuell so einen Erfolg wie in Südafrika? Und dann die Kollegin noch einmal. Atir. Nochmal, ja. You want for answer first? All the questions before all things? Do I want the answer? No, you want the answer to the questions. Go ahead. Okay, I keep it short. Now you've seen a lot of situations in Gaza. And my question is, maybe all of us have that in mind and want to know, did you see that Hamas used the human beings there as a human shield? Or what was your observation? Okay. Also hat die Hamas menschliche Schutzschilde verwendet? Can I start with the question? So to the first one, and I think it will go with your question on rebuilding the Gaza Strip. During the war, Hamas demanded humanitarian conditions. And said, this is what we're fighting for. An airport, a seaport, freedom of movement, and the ability to fish and have an economy. Jetzt auf die Frage Wiederaufbau des Gazas 1 und auch Ihre Frage einzugehen. Während des Krieges hat Hamas humanitäre Bedingungen gestellt, nämlich sie wollten einen Flughafen, einen Seehafen und Zugang zur Fischerei, damit sie die Bevölkerung ernähren können. And the model of the West, the consensus, is to rebuild the Gaza Strip without fulfilling any of these conditions, so that they are constantly occupied and cannot sustain themselves as a people. Und der Konsens unter den westlichen Regionen ist, dass man zwar den Gazastreifen wieder aufbauen will, aber keine einzige dieser humanitären Bedingungen erfüllen, also den Gazastreifen wieder aufbauen, aber so, dass weiterhin die Möglichkeit verwehrt bleibt, die Bevölkerung zu ernähren. So the answer to your question was provided to me by the captain of a fishing vessel in Gaza City, who took me out on the sea on my last night in Gaza, and we were chased off by the Israeli Navy after a terrible catch of just a small amount of sardines. Also die Antwort Gott, auf Ihre Frage wurde mir dann also vom Kapitän eines Fischerboots im Gazastreifen geliefert, der mich an meinem letzten Abend dort zur Fischfang hinausgeführt hat. Wir wurden aber von der israelischen Kriegsmarine verjagt, nachdem wir einen erbärmlichen Fang von ganz wenigen Sardellen And so, after losing thousands of shekels and paying for gas and paying his men, he stood on the dock and he told me something very simple, which answers your question. Don't send us your charity, just get the Israelis out of our seas and we'll be fine. Nachdem er also Tausende von Schekel für Treibstoff und zur Zahlung seiner Mannschaft ausgegeben hatte, stand er da im Hafen am Kai mit seinem erbärmlichen Fang und hat mir die Antwort auf ihre Frage gegeben. Er hat gesagt, schickt uns da nicht eure Spenden, sondern schafft uns bloß die israelische Kriegsmarine vom Hals, damit wir selber durch unseren Fischfang unsere Bevölkerung ernähren können. So Palestinians don't need the West to help them in any way except through their campaign of decolonization. Die Palästinenser haben also keine Hilfe des Geschäften vor Ort verkauft werden und die in einer der rechtswidrigen Siedlungen hergestellt werden. And so, you know, moving to the next question, but to bring back the second part of your question. That forces the debate when you do that in Berlin, in Stuttgart, in this country whose primary importance to Israel is in the moral support it provides, and by convincing the world that supporting Israel is the way to honor the legacy of the Holocaust when it's not. Und auch auf Ihre Frage auch einzugehen, eine der Auswirkungen solcher Handlungen ist auch, die öffentliche Debatte hier zu fördern, in Stuttgart, aber auch in Berlin und Deutschland zu zwingen, sich damit auseinanderzusetzen, dass denn die Bedeutung Deutschlands für Israel ist vor allem eine moralische, die dann es ihm ermöglicht, zu sagen, ja, dass indem man Israel unterstützt, würde man ja das Erbe des Holocaust auf der richtigen Art annehmen. So, I mean, the BDS campaign in London is more advanced. I think what you need to do in Germany first through these actions is force the debate that the other side doesn't want to have. Everything will flow from there and open up as a result. Die BDS-Kampagne in London zum Beispiel ist ja sehr viel weiter. Ich glaube, was hier notwendig ist, sind da Handlungen, die diese öffentliche Debatte erzwingen, die Debatte, die die andere Seite vermeiden will. Und alles andere wird sich dann daraus ergeben. I'm going to get to the question about Eastern Europeans and Israel. I mean, right now, and then I'll get to the other one last, or the other two, if there were two. Also erstmal die Frage der Einwanderung aus Osteuropa nach Israel. The Russians represented the largest influx of Jews to Israel since possibly the 1950s. 1.3 million came after the fall of the Berlin Wall. Also die Russen, da stellen die größte Einwanderungswelle wahrscheinlich seit den 50er Jahren. Es kamen 1,5 Millionen aus der ehemaligen Sowjetunion nach dem Fall der Berliner Mauer. One of many of these Russians were not defined as Jews by the rabbinate, have no connection to Jewish religion, knew nothing about Palestinians. But of course, in Israel, Judaism, who is a Jew, is actually decided by the Interior Ministry based on usefulness to the Zionist project, good human material. Viele dieser Leute aus Russland, sie hatten keine Verbindung zur jüdischen Religion. Sie waren in den Augen des Rabbinats gar keine Juden. Aber in Israel entscheidet das Innenministerium, wer Jude ist, und zwar nach Kriterien, wie nützlich diese Leute wie das zionistische Projekt sind. So we've seen churches opening through the Russian population, and we've even seen attacks on elderly Jewish people in Israel by neo-Nazi hooligans, who are simply Russian neo-Nazis. Wir haben also neue Eröffnung von Kirchen gesehen für einige dieser russischen Einwanderer. Wir haben sogar Angriffe auf alte Juden in Israel durch neonazistische Hooligans gesehen, die auch aus Russland eingewandert sind, die ganz einfach russische Neonazis sind. But let's not blame the Russians or say that they are the problem. They are simply a symptom of the problem. Aber die Schuld sollten wir nicht den Russen zuschieben oder sagen, sie sind das Problem. Sie sind bloß ein Symptom des Problems. It's no coincidence that the more recent immigrant groups to Jewish society in Israel are extremely right-wing and extremely racist to Palestinians, but it is not necessarily their fault or representation of their endemic nature. Es ist kein Zufall, dass die neuen Einwanderer nach Israel zu einem großen Teil ganz rechtsgerichtet sind und auch ganz rassistisch gegenüber den Palästinensern sind. Aber das ist nicht etwas, das ihnen innewohnt. Das ist etwas, das sich aus der Situation ergeben hat. Die Ethiopian Jews, the Russians, the Mizrahi Jews who come from the Arab Jewish communities of the North Africa, Yemen, and Iraq, these groups were not wanted by the founders of Israel, the Ashkenazi elite. They had to import them in order to outpace the Palestinian demographic threat. Gruppen von Juden, also die schwarzen Juden aus Äthiopien, die Juden aus Russland, die Juden aus der arabischen Welt, die waren eigentlich nicht erwünscht von der europäischen jüdischen Elite, der Ashkenazim. Sie haben sie nur hergeholt aus Notwendigkeit, um der demografischen Bedrohung der Palästinenser, also des Bevölkerungswachstums der Palästinenser, zu begegnen. When the Jews arrived from Yemen, for example, they were deloused and had their heads shaved. When Ethiopian Jews were recently transferred by the Israeli foreign ministry through transit camps, women were coerced into taking Depo-Provera shots to prevent them from having black babies. These groups have been harshly discriminated against as the wrong kind of Jews. Depo-Provera is a birth control shot that prevents women from having children for several years. Als die Juden aus dem Jemen ankamen, wurden sie erst mal wurde ihnen die Haare geschoren und sie wurden entlaust. Als neulich wieder schwarze Juden aus Äthiopien eingeflogen wurden, wurden in den Auffanglagern die Frauen gezwungen, Depot-Verhütungsmittel gespritzt zu bekommen, dass sie mehrere Jahre lang an Empfängnis verhindern soll, damit da nicht zusätzliche schwarze Juden geboren würden. Also diese Juden werden sehr diskriminiert. And so, in order to demonstrate their usefulness to the Ashkenazi elite, which still controls the state and calls itself so enlightened as it discriminates against them, these groups had to discriminate against the only one group beneath them, the Palestinians. Um also ihre Nützlichkeit gegenüber der Ashkenazi Elite zu beweisen, die ja noch immer den Staat beherrscht, sahen sich diese Gruppen gezwungen, ja gegen die einzige Gruppe, die noch unter ihnen steht, nämlich den Palästinensern, ganz scharf zu diskriminieren. And so as discrimination against these groups rises through the privatization and deregulation of the Israeli economy, which leaves them increasingly powerless, they grow more right-wing, and the cycle of violence against Palestinians accelerates as a result. Als infolge der Privatisierung und Deregulierung der israelischen Wirtschaft diese Gruppen sich immer mehr benachteiligt sehen, so wächst unter ihnen auch der Rassismus und sie werden noch schärfer gegen die Palästinenser vorgehen und sie diskriminieren. Da wächst auch dieses Zyklus der Gewalt, der sich ständig beschleunigt. In conclusion, the internal discrimination within Jewish society projects itself outwards onto Palestinians in the form of military abuses and occupation. This horrific scenario is enshrined in the project of Zionism itself. And then the last question was, remind me. Yeah. Also diese sozusagen inneren Unterschiede, Diskriminierung innerhalb der jüdisch-israelischen Gesellschaft, die werden nach außen getragen und auf die Palästinenser übertragen. Und so verschärft sich oder wird immer schlimmer diese dem zionistischen Projekt selber innewohnende Problem. Human Shields. I saw combat take place, and I saw rockets being fired, and I can tell you that there is nowhere in the Gaza Strip to fire a rocket from that is not a civilian area. Also ich habe Kämpfe gesehen und habe auch gesehen, wie Raketen abgeschossen werden. Ich kann Ihnen sagen, es gibt nirgendwo im Gazastreifen irgendeinen Ort, von dem aus man Raketen abfeuern könnte, das nicht eben auch ein ziviler Ort ist. If Israel hadn't ethnically cleansed so many people and ghettoized them in the Gaza Strip, they might have some more space to fire rockets from that wouldn't be within civilian areas. Wenn Israel da keine ethnische Säuberung ausgeführt hätte und sie in nicht in ein Ghetto eingesperrt hätte, gäbe es vielleicht etwas mehr Raum, mehr Platz, dass sie auch Raketen von irgendwo abfeuern könnte, das kein ziviler Ort wäre. The term human shields of course serves a propaganda purpose. It aims to justify the massacre of civilians. But it also reflects an authentic view of Jewish-Israeli society and its relation with the Gaza Strip. Der Ausdruck, also menschliche Schutzschilde, das dient natürlich der Propaganda und soll die Angriffe auf den Gaza-Streifen und die Massaker eine Rechtfertigung geben, aber es widerspiegelt auch eine tatsächliche Ansicht innerhalb der israelischen Gesellschaft. It is a mainstream view in Israel today that Hamas is a totalitarian organization like ISIS that is holding the entire population hostage as human shields, and that by attacking Hamas and attacking the Gaza Strip, they are actually liberating the civilian population. Es ist in Israel heute tatsächlich vorherrschende Meinung, dass Hamas eine totalitäre Bewegung ist, die wie die ISIS die ganze Bevölkerung im Gazastreifen als Geisel hält. Und dass indem man den Gazastreifen angreift, man ja eigentlich die Bevölkerung dort befreit. Die language of human shields and the concept is also a projection of the reality of Jewish-Israeli society where everyone is a citizen and a soldier at the same time, and therefore everyone is a human shield and everywhere is a military area according to Israeli military logic. Und diese Vorstellung und dieser Ausdruck des menschlichen Schutzschilds ist auch eine psychologische Projektion der Wirklichkeit der israelischen Gesellschaft, wo jeder nicht nur Staatsbürger ist, sondern auch Soldat und daher auch jeder ein menschlicher Schutzschirm ist und jeder Ort auch ein militärischer Kampfplatz ist, also innerhalb der Logik des israelischen Militärs. So if we're to take Israeli military, it's its doctrine towards the Gaza Strip to its logical conclusion, Palestinian and Hezbollah attacks in northern Tel Aviv are permissible because the Israeli Army's Central Command Headquarters, Hakiria, is embedded in the center of Tel Aviv among the civilian population. Wenn wir also die Logik des israelischen Militärs gegenüber den Gazastreifen zu seiner logischen Schlussfolgerung fortentwickeln würden, wäre Hamas völlig berechtigt, Angriffe im Norden von Tel Aviv auszuführen, denn das Oberkommando des israelischen Militärs sitzt ja dort innerhalb eines zivilen Stadtbezirks. And so that's the danger of Israel's approach to the Gaza Strip and its attack on international law, an approach the United States has adopted under the banner of asymmetrical warfare. It makes everyone a potential target, where no one is safe, and we are all potentially vulnerable to the malevolence of military might. Das ist ja die große Gefahr dieser Logik. Da wird ja jeder zum potenziellen militärischen Ziel, jeder Ort. Eine Logik, die übrigens die USA auch übernommen hat in ihrer Militärdoktrin der asymmetrischen Kriegsführung. Eine Logik, die uns alle in Gefahr bringt, denn da ist jeder auf der Welt möglicherweise ein militärisches Ziel. Und wir sind alle nicht mehr sicher. So now I will sign books and take any further questions you have. Thanks a lot. Yes, also wenn Sie dann mein Buch haben, weitere Fragen können Sie mir dann eben stellen. Also vielen Dank an Max Blumenthal, der noch bereit ist, weitere Fragen zu beantworten, aber eben im kleineren Kreis. Und vielen Dank an unseren Dolmetscher. Es kam ab und zu die Frage auf, was heißt es für uns, was können wir denn tun? Und der Verweis auf das Palästina-Komitee kam ja schon öfters, eine aktionsorientierte Gruppe hier in Stuttgart. Ich möchte auch nochmal betonen, was wir von Pax Christi aus machen, von der Internationalen Katholischen Friedensbewegung. Uns geht es darum, dass die Bundesregierung nicht mehr Völkerrechtsvergehen und Menschenrechtsvergehen der israelischen Regierung unterstützt. Wir arbeiten deshalb gegen die Siedlungen. Wir fordern einen Kaufverzicht von Siedlungsprodukten. Und wir fordern auch, keine Waffen zu exportieren in den Nahen Osten. Wir sind außerdem mit einer Firma, konkret Heidelberg Zement, am Arbeiten, die eben auch Niederlassungen haben in der Westbank und dort Steinbrüche und Asphaltwerk haben. Und wir fordern sie auf, diese zurückzugeben an die Palästinenser. Also solche Dinge gibt es bei Pax Christi. Jetzt kommen Sie gut heim und wir sehen uns hoffentlich mal wieder hier. Vielen Dank fürs Dasein.